uns heute ein Bier und geile Leute. Party und vergib uns diese Nacht und lass sie niemals enden. Viel zu schön, um wahr zu sein, wahr zu sein. Das Leben, die Liebe und die Lust feiern.